Good morning, my wonderful people. Guten Morgen, meine wundervollen Leute. Let's go through this amazing chapter, Romans chapter 8. Lasst uns in dieses fantastische Kapitel, nämlich Römer 8, gehen. And then he continues to say. Dort heißt es weiter. So, it's really interesting how Paul was thinking and writing his epistles. Und es ist wirklich interessant, wie Paulus seine Briefe durchdachte und schrieb. Because look what he says. Denn schau, was er sagt. First he's asking the question, what can divorce us from that incredible love? Er fragt zuerst, was uns von dieser unvorstellbaren Liebe scheiden kann. Then he says nobody. Und antwortet, niemand. But then he goes a little bit deeper. Und dann geht er noch etwas tiefer. He mentions troubles, pressures and problems. Indem er Schwierigkeiten, Druck und Probleme erwähnt. Persecution, deprivations, dangers and death threats. Sowie Verfolgungen, Entbehrungen, Gefahren und Todesdrohungen. Now he goes even further. Jetzt geht er sogar noch weiter. He quotes part of the scripture. Er zitiert einen Teil der Schrift. Look what he says. Schau, was er sagt. Even though it is written, all day long we face death threats for your sake, God. Auch wenn geschrieben steht, den ganzen Tag sind wir um deinetwillen, Gott, mit dem Tod bedroht. We are considered to be nothing more than sheep to be slaughtered. Wir werden nur als Schafe betrachtet, die geschlachtet werden sollen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. A sheep that is being slaughtered? Ein Schaf, das geschlachtet werden soll? Can you have bigger problems in your life than that? Kannst du größere Probleme in deinem Leben haben als das? No more hope, no more future. Keine Hoffnung und keine Zukunft mehr. The sheep is now driven to the end of its life. Das Schaf wird nun zum Ende seines Lebens getrieben. No more love, no more care. Keine Liebe und keine Fürsorge mehr. They just drive it to the slaughterhouse and then they cut its throat. Es wird einfach zum Schlachter getrieben und zerlegt. So basically, that's the height of the problems that you can have. Es ist im Grunde das Maximum an Problemen, was du haben kannst. And look what Paul says when he goes to the most extreme way to describe our difficulties. Schau dir an, was Paulus sagt, als er unsere Probleme auf so extreme Weise beschreibt. He says, yet even in the midst of all of these things. Er sagt, doch selbst inmitten all dieser Dinge. All of what things? Welche Dinge? Having come to the place where you're no more than a sheep that's about to be killed. An den Punkt gekommen zu sein, wo du nichts weiter bist als ein Schaf, das getötet werden soll. Even in the midst of all of these things. Selbst inmitten all dieser Dinge. We begin to weep, cry and shout out to God for deliverance. Fangen wir an, zu Gott zu schreien, zu schluchzen und ihm um Befreiung anzuflehen. We are going to ask all our brothers and sisters to intercede for us. Wir bitten alle unsere Brüder und Schwestern für uns Fürbitte zu tun. We now have the right to cry and complain to God. Wir haben jetzt das Recht, zu Gott zu schreien und zu klagen. Is that what he says? Steht das so im Text? No. Nein. He says, even in the midst of all of these things, we triumph over them all. Paulus sagt, doch selbst inmitten all dieser Dinge triumphieren wir über sie alle. Look. Schau. Triumph over how many of those? Wir triumphieren über wie viele dieser Dinge? Over them all. Über sie alle. What's all? Was heißt alle? Persecution. Verfolgungen. Deprivation. Entbehrungen. Dangers. Gefahren. Dangers, death threats. Todesdrohungen. I mean, precious. Druck. All of this stuff, we triumph over them all. Wir triumphieren über diese ganzen Sachen. Because God has made us more than conquerors and his demonstrated love is our glorious victory over everything. Denn Gott hat uns zu mehr als Überwindern gemacht und seine erwiesene Liebe ist unser glorreicher Sieg über alles. Listen to me, God has not made you a conqueror in Christ Jesus. Hör mir zu, Gott hat dich nicht zu einem Überwinder in Christus Jesus gemacht. God has made you more than a conqueror. Gott hat dich zu mehr als einem Überwinder gemacht. What is more than a conqueror? Was heißt mehr als ein Überwinder? Let's imagine that I am at your home. Stell dir vor, ich bin bei dir zu Hause. And then a very bad guy comes in. Und dann kommt ein sehr böser Typ herein. And the guy has a knife in his hand. Er hat ein Messer in seiner Hand. And the guy says, I hate Reinhard, I hate Reinhard, I hate Reinhard. Und er sagt, ich hasse Reinhard, ich hasse Reinhard, ich hasse Reinhard. He comes towards me with that knife. Er kommt mit dem Messer auf mich zu. You are too weak and too scared to do anything. Du bist zu schwach und zu ängstlich, um irgendetwas zu tun. So I can't escape. Ich kann nicht flüchten. So I'm going to fight that guy. Also werde ich gegen diesen Typen kämpfen. So I fight, we roll around the floor. Ich kämpfe also und wir liegen auf dem Boden. Finally I overcome the guy. Schließlich überwinde ich diesen Typ. When I've overcome the guy, I have a broken leg. Danach habe ich ein gebrochenes Bein. A lot of cuts. Viele Schnittwunden. But eventually I overcame him. Aber letztendlich habe ich ihn überwunden. See, that's not more than a conqueror, that's a conqueror. Das ist aber nicht mehr als ein Überwinder, sondern nur ein Überwinder. I've realized that even strong Christians, most of them live as conquerors and not more than conquerors. Ich habe festgestellt, dass die meisten Christen, auch starke Christen, als Überwinder leben und nicht wie mehr als Überwinder. So what's the difference between a conqueror and more than a conqueror? Was ist also der Unterschied zwischen einem Überwinder und mehr als einem Überwinder? A conqueror fights hard. Ein Überwinder kämpft hart. He suffers some pain in the fight. Er erleidet einige Schmerzen im Kampf. He has to do everything to conquer that resistance. Er muss alles geben, um diesen Gegner zu überwinden. But finally he wins. Aber letztendlich gewinnt er. That's a conqueror. Das ist ein Überwinder. So, I'm at your house. Ich bin also in deinem Haus. And the same scenario. Gleiches Szenario. And the world champion in mixed martial art fighting happens to be there too. Und der Weltmeister der gemischten Kampfkünste ist auch da. So the guy says to me, Reinhard, step aside, please. Dieser Weltmeister sagt, Reinhard, geh bitte zur Seite. The guy walks up to the guy with the knife. Er geht auf dem Typ mit dem Messer zu. And it takes him less than a minute. Und er braucht weniger als eine Minute. The guy is on the floor, bleeding and screaming and shouting. Bis der andere blutend und schreiend am Boden liegt. And his knife has been taken from him. Und ihm sein Messer weggenommen wurde. And the mixed martial art fighter, der Weltmeister der gemischten Kampfkünste, doesn't even have a scratch. Hat nicht mal eine Schramme. Then he says, Reinhard, come here. Er sagt dann, Reinhard, komm her. Put your foot on his neck. Stell deinen Fuß auf seinen Nacken. I dedicate this victory to you. Ich widme dir diesen Sieg. That's more than a conqueror. Das ist mehr als ein Überwinder. I walk in the victory that this strong fighter has given to me. Ich lebe im Sieg, den dieser starke Kämpfer mir gegeben hat. See, now I'm more than a conqueror. Jetzt bin ich mehr als ein Überwinder. We have to understand that it is Jesus Christ who's conquered. Wir müssen verstehen, dass es Jesus Christus ist, der überwunden hat. He's conquered the enemy, he's conquered every single thing that needs to be conquered. Er hat den Feind überwunden und alles, was sonst überwunden werden muss. And we live in his victory. Und wir leben in seinem Sieg. If you don't learn to live more than conquerors, we will always try to live as conquerors. Wenn wir nicht lernen, wie mehr als Überwinder zu leben, werden wir immer versuchen, als Überwinder zu leben. And this is a very, very tiring and stressful life. Das ist ein sehr, sehr ermüdendes und stressiges Leben. So, you need to learn to celebrate God's victory. Du musst also lernen, Gottes Sieg zu feiern. Reinhard, how do I do that? Reinhard, wie mache ich das? What do you think what the answer is? Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Appropriating faith. Nehmen der Glaube. Stop asking for the victory. Hör auf, für den Sieg zu bitten. Say thank you for the victory. Bedanke dich für den Sieg. Convince your heart to believe that Christ's victory is your victory. Überzeuge dein Herz davon, dass der Sieg Jesu auch dein Sieg ist. Stop trying to have the victory by your force, by your strength, by your ability. Versuche nicht, den Sieg aus deiner Kraft, Stärke oder Fähigkeit heraus zu erlangen. And then begin to act. Und dann fang an zu handeln. And as you begin to live like this and make it a lifestyle, indem du anfängst, so zu leben und es zu einem Lebensstil zu machen, you will see that we can actually live as more than victors. Wirst du sehen, dass wir tatsächlich wie mehr als Überwinder leben können. We are coming to the end of the chapter. Wir kommen zum Ende des Kapitels. We are already thinking, what are we going to do after that? Und wir denken schon darüber nach, was als nächstes folgt. But I think the first time in these 2 years or 3 years, 2 years, I think that we've done devotionals. Aber ich denke, das erste Mal in den 2 Jahren, seit wir Morgenandachten machen, we've always talked about certain subjects. Und immer über bestimmte Themen sprachen, but I think I will actually do some more expository teaching. Werde ich vermutlich noch ein wenig erklärende Bibellehre machen. That means you go through scripture by scripture. Das heißt, man betrachtet eine Bibelstelle nach der anderen. In the same context. Im selben Zusammenhang. I hope you guys have been blessed. Ich hoffe, ihr wurdet gesegnet. Through our teaching. Durch unsere Lehre. See you tomorrow. Bis morgen. Bis morgen.